Also eine kleine Ringsendung, wie Sie sehen. Eine Ringsendung von Flüchtlingen aus dem Westen. So etwas gibt es auch, die man vielleicht so ansagen könnte. Hier spricht Berlin mit seinen Sendern, angeschlossen der Nordwestdeutsche Rundfunk mit seinen Sendern Hamburg und Köln, sowie Radio München und Radio Frankfurt. Das würde sicher einen sehr harten Protest geben, Storm. Entschuldigung, ich möchte einen anderen Protest erheben, Storm. Sie sagten eben Westflüchtlinge. Gegen diese Bezeichnung möchte ich mich wehren. Sehen Sie, ich bin nicht geflohen. Weder vor irgendeiner Bedrohung noch vor den finsteren materiellen und politischen Zuständen drüben. Ja, eben das muss man ergänzen, glaube ich. Sondern es ging mir und Ihnen wahrscheinlich genauso um die Möglichkeit zu arbeiten. Das heißt, um die Möglichkeit, über eben diese Zustände zu sprechen und einen persönlichen Beitrag zu leisten, diese Zustände zu ändern. Diese Möglichkeit hat man mir genommen. Die Engländer haben mich hinausgeworfen, entlassen. Eben damit ich nicht mehr zu meinen Hörern über diese Zustände sprechen sollte. Hätte ich irgendeine andere Möglichkeit gehabt, wäre ich ganz gewiss in der britischen Zone geblieben. Mein Entschluss, hierher zu kommen, war ein freier und ich fasste ihn, weil man mir drüben die Freiheit der Rede, die so oft proklamiert wird, verweigerte. Sie sprechen hier von Freiheit der Rede, Herr Schnitzler. Sehen Sie, nun, von mir wäre es beispielsweise unehrlich, wenn ich behaupten wollte, ich hätte in der Zeit, in der ich bei Radio München gearbeitet habe, keine Redefreiheit gehabt. Ich denke mit großer Achtung an die Zensuroffiziere, an die amerikanischen zurück, mit denen ich damals gearbeitet habe. Und ich hatte unter ihnen eine weitgehende Redefreiheit. Aber hier, glaube ich, kommt in meinem Fall das Wesentliche. Sie waren Ausnahmen. Das dokumentierte sich schon darin, dass einige von ihnen, na, wie heißt doch dieser schöne Ausdruck, ja, wegen unamerikanischer Umtriebe nach den USA zurückgehen mussten und dass zwei andere, mit denen ich besonders eng zusammengearbeitet habe, mit mir zusammen die Konsequenzen zogen. Das heißt, dass sie nach meiner Kontroverse mit Pfeiffer mit mir zusammen gekündigt haben. Die Zeiten ändern sich. Das ist bei Radio Frankfurt genau die gleiche Entwicklung gewesen. Wir hatten, um von den Kontrolloffizieren zu Beginn zu sprechen, genau die gleiche Entwicklung. Zu Beginn war bei uns Golo Mann, der Sohn von Thomas Mann, als Kontrolloffizier tätig. Er ist im Laufe der Zeit gegangen. Nachher war es nicht mehr möglich, mit den anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Die waren Handlanger, die haarscharf, die Direktiven, die von oben kamen, die sie jeden Tag im Netzgespräch aus New York um 15 Uhr empfangen haben. Diese Direktiven führten sie aus und damit war der Fall für sie erledigt.